Dialoge Seite 231. Wenn ein Unglücklicher unterdrückt wird, sagt er sich, wenn es der König nur wüsste. Und wenn man nach Sühne verlangt, auf Hilfe hofft, sagt man, der König wird es erfahren. Anmerkung Fleischhauer. Es liegt der einzige Fall vor, dass der Verfasser der Protokolle eine Stelle, die bei Joly mehr als 100 Seiten später, im 25. Dialog steht, bereits hier verwendet. Weiter im Text.